Mann, die Füße aus, als ob wir die Gäste kommen. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zur Musik aus Flingernord von und mit Sam Hoppenstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute aus unserem Privatstudio in der Graf-Adolf-Straße. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war es Dienstag und in Düsseldorf schien die Sonne. Und wenn ich ganz ehrlich bin, dann war ich doch am vergangenen Sonntag ganz froh, dass wir kein Ausgangsverbot, sondern nur in Anführungszeichen eine Kontaktsperre hier in NRW bekommen haben. Denn so konnte ich auch noch ein paar Runden spazieren gehen. Bei dem schönen Wetter eine richtige Wohltat. Und einkaufen war ich natürlich auch. Und was angenehm auffiel, vor allen Düsseldorfer Geschäften, die ich besuchte, bildeten sich zwar wegen der begrenzten Aufnahmekapazitäten Schlangen, aber der Düsseldorfer an sich hat das alles sehr freundlich und sehr diszipliniert angenommen. Und überhaupt scheint mir der tägliche Umgang draußen miteinander in Düsseldorf sehr positiv zu sein. Es wird sehr viel mehr miteinander gelächelt als sonst und natürlich wünscht man sich gegenseitig immer wieder, dass man gesund bleiben soll. Noch ein kleiner Tipp vom Besserwisser. Glaubt bitte nicht jeden Schwachsinn, der über Social Media wie Twitter oder Facebook verbreitet wird. Meistens mit der Bitte verbunden, diese ach so wichtige Info an alle weiterzugeben. Früher, zu Zeiten ohne Internet, nannte man so etwas Kettenbrief. Und diese Kettenbriefe waren geächtet. Ja, wenn ihr euch korrekt informieren wollt, dann nehmt bitte auch Quellen wie die Presse oder das Informationsprogramm eures Radios oder der TV-Anstalten dazu. Und jetzt schicken wir euch musikalische Grüße direkt aus der Landeshauptstadt, dem schönen Düsseldorf. Denn ihr hört jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy.

Ich sage nur, gönn dir etwas mit Musik aus Flinger Nord. Wir können wieder Geld verdienen. Hier bei Prosa. Schau mal. Schicken Sie uns heute Abend bis 22 Uhr Ihr Lieblingsgedicht per E-Mail. Ein Zweizeiler reicht vollkommen aus. Herbert, du bist doch sonst so kreativ. Jo. Miff, Maff, Muff. Heute jemals ins Museum. Aber Herbert, es soll sich doch reimen. Aber ich wollte Herbert, doch... Herbert, hör doch mal zu. Wie wär's denn damit? Die Wolken ziehen hin und her. Der Mensch erlebt nicht nimmermehr. Martha, die Straßenbahn fährt mit Gebimmel dem Schaffner über einen dicken Zeh. Herbert, auch das reimt sich nicht. Martha, es wäre vielleicht sonst nicht jugendfrei. Seine Jugend verbrachte er in Hessen. Wie konnte er es je vergessen? Ene, mene, Mappelkotze. Ich hab keine große Nase. Ach, Herbert. Ja, was denn? Ja, wie kickt ihr doch RTL an, wenn ihr etwas deftiger haben willst? Herbert, was Romantisches, wie zum Beispiel, er küsste sie zur vollen Stunde im Film von Pilchers Rosamunde. Er küsste sie mit Leidenschaft und mit der Zunge. Da kam der Sauerstoff nicht in die Lunge. Er dachte sich, das ist nicht gut. Und sprach mit dem Beerdigungsinstitut. Ach, Herbert. Du hast eine Schippe, du. louder round to the bell's cheerful sound, while our spots shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does love awaken, sitting under the old thank you. Martha, ich weiß genau, wie der André Rieu zum Vornamen gekommen ist. Herbert, gib doch nicht so an. Dreh du nicht so am Rad. Doch nicht so an. Dreh du nicht so. Nicht so an. Dreh du nicht. So an. Dreh du. An. Dreh. So, ihr Rübensüßchen, so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte schreibt eure E-Mail an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle natürlich noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt. Immer um 9:15, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen mal wieder und werden übertragen. Wir wünschen euch gerade jetzt ein schönes Wochenende und gerade jetzt, ganz wichtig, immer daran denken, was gut ist, kommt wieder.